Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 795, Sideloading in Gefahr. Tja, jetzt haben wir die Bestätigung von Google. Sie wollten was klarstellen und zwar, dass es weiterhin Sideloading gibt. Das ist auch nicht ganz falsch, aber der Sinn von Sideloading wird ins Nichts geführt, denn es müssen sich in Zukunft, das hat jetzt Google bestätigt, alle Entwickler verifizieren lassen, die eine App anbieten. Egal, ob diese im Play Store ist oder in irgendeinem anderen Store oder über die Internetseite, über APK verteilt wird. Man muss also sich quasi registrieren und natürlich seine Identität offenbaren. Und ich bin versucht, wieder um den heißen Brei herumzureden, aber ich mach's mal nicht. Es gibt Apps, die sind nicht erwünscht von Google. Weil die zum Beispiel gegen Guidelines verstoßen oder ähnliches. Zum Beispiel sind solche Apps, welche die zum Beispiel Videos von YouTube herunterladen können oder offline anschaubar machen können, ohne dass man sich eben für Google Premium registriert. Ja. Apps, die halt eben nicht oder die im Graubereich liegen, ja, und die eben von Google nicht gewünscht sind, gegen die Google auch und andere auch vorgehen können. Wenn sich also ein Entwickler, der eine APK im Internet veröffentlicht, registrieren lässt bei Google und diese App ermöglicht zum Beispiel illegal Videos von YouTube oder von woanders herunterzuladen, dann ist der Entwickler eben, ja, hat die A-Karte gezogen. Ja, so einfach ist das. Es gilt für viele Apps Beschränkungen im Play Store. Und man könnte auch die letzten Entwicklungen sehen, in den USA beispielsweise, wo jetzt zum Beispiel auch Google und Apple jeweils dieses, irgendwas mit diesen Kontrollen von der Einwanderungsbehörde, ja, das ist so eine Melde-App, ja, und die sind jetzt bei Apple und bei Google rausgeflogen. Jetzt im Moment könnte sie der Anbieter einfach zumindest bei Android über die Webseite weiter anbieten, eine APK irgendwo im Netz auch veröffentlichen, eben in auch verschiedenen APK-Libraries, die gibt es ja, ne? Und kann dort dann eben die App trotzdem weiter zum Herunterladen anbieten und sie eben dann den Leuten zur Verfügung stellen, damit die sich bei Sideload installieren können. In Zukunft müsste dann dieser eine Entwickler sich registrieren. Ja, ich meine, gut, er hat es so, in dem Fall war es sowieso gemacht worden. Ja, ist ja klar, weil sonst wäre die nicht im Play Store. Ja, logisch. Aber in dem Fall müsste er sich halt registrieren und wäre dann halt eben öffentlich greifbar. Das gilt halt auch für andere Apps. Insbesondere auch spannend wird es jetzt zum Beispiel für Signal. Signal hat ja hart reagiert auf die EU-Vorgaben und haben ganz klar gesagt, wenn die Chat-Kontrolle kommt in der EU, wird Signal in der EU nicht mehr geben. Dann werden die das also aus dem Play Store rausnehmen und nur noch in den Ländern im Play Store lassen, wo das eben erlaubt ist. Für die anderen wird eine APK angeboten. Bei F-Droid gibt es ja auch die Signal APK. Die kann man herunterladen und kann dann eben an den Bestimmungen vorbei agieren. Und ehrlich gesagt, das muss auch weiterhin möglich sein. Es ist eine Sache, ja, wenn man etwas von grundsätzlich schon verwehrt bekommt und wenn man dafür die Verantwortung übernehmen muss. Das heißt also, ich habe hier zum Beispiel ein Linux-System. Ich kann mir jede Software installieren, die ich will. Egal was es ist. Und wenn das Illegalste der Welt ist, ich kann es installieren. So, niemand kann mich daran hindern. Ja. Aber klar, wer so eine Software betreibt und damit irgendwas anstellt, der muss dann entsprechend auch die Konsequenzen tragen. Soweit so gut. Aber jetzt stellt euch mal vor, wenn einem sogar noch die Möglichkeit genommen wird, das überhaupt zu machen. Das wäre so, wie wenn ihr keine Küchenmesser mehr kaufen dürft, weil ihr ja mit dem Küchenmesser einen Hals aufschneiden könnt. Sorry, ich müsste mal so krass ausdrücken, ja. Also, oder ihr dürft keine Autos mehr kaufen, weil ihr damit jemand totfahren könnt. Was ich damit sagen möchte ist, es muss Möglichkeiten geben, ja, etwas grundsätzlich zu tun, meiner Meinung nach, bei elektronischen Geräten insgesamt gesehen sowieso. Ja, so wie es eben zum Beispiel auch bei Linux ist, ich kann mir alles installieren, aber ob ich es installieren darf, ist was anderes. Ja. Hier wird einem sogar die Möglichkeit genommen, wenn jetzt hier ein Entwickler sich eben nicht registrieren kann, weil er weiß, okay, seine Software verstößt gegen die YouTube-Bestimmungen und Google wird den in Grund und Boden klagen, dann wird es so eine App nicht mehr geben. Ja? Nur so eine App wird es nicht mehr geben, obwohl es eben theoretisch möglich wäre. Ich verstehe es nicht genau, was dass hier die Leute ruhig bleiben bei diesem Thema. Ja, es war ja ein Artikel bei Heise, auch der ist wirklich sehr unspektakulär geschrieben worden. Google hat ja, wie gesagt, klargestellt, es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, man kann APKs per Sideload installieren, aber eben nur, wenn der Entwickler verifiziert ist. Das ist kein Sideloading, Leute, das ist einfach nur eine Installation. Es gibt keine Möglichkeit mehr, eine App zu veröffentlichen, ohne dass der bei Google quasi verifiziert ist und somit auch habhaft wird, ja, in vielen Staaten, wo zum Beispiel auch für, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, für unser Verständnis absolut legale Software, ist in manchen Staaten absolut illegal, ja, und auch bei uns sind manche Sachen illegal, wo in anderen Staaten legal ist, und von daher ist es eben sehr, sehr bedenklich, wenn so etwas gemacht wird. Das hier ist jetzt momentan ein Scheidepunkt für Google, für Android. Wenn das durchkommt, wenn das Google macht, ist es das Ende von Android, so wie wir es kennen, weil wir können nicht mehr darauf zählen, dass wir Software notfalls auch über APK bekommen können und per Sideloading installieren können. Weil es eben, aus was für einem Grund auch über, das sind übrigens auch Entwickler dabei, die absolut legale Software produzieren, ja, die sich aber eben nicht bei Google registrieren wollen, aus Datenschutzgründen, aus Privatsphärengründen, die wollen das nicht. Ja. Insbesondere viele Open-Source-Programmierer lehnen ja eine Registrierung bei Google rigoros ab, weil sie mit Google eben nichts zu tun haben wollen. Und F-Droid, der Store F-Droid, war in dem Artikel von Heise ja auch erwähnt worden. Die haben auch klare Bedenken angemeldet, nämlich die Identitäten und die Signaturschlüssel von den Entwicklern kontrolliert dann nur noch Google. Und ohne Google kann nichts getan werden. Das ist nicht gut. Irgendwo müsste dann ein Mittelsmann vielleicht stehen, wo das übernimmt, dann wäre er habhaft haftbar für alles, was eben gemacht wird. Und das geht natürlich auch nicht. Und F-Droid kann eben nicht hier als Person agieren und für die anderen das Ganze verifizieren. Das geht so nicht. Ich muss schon sagen, also F-Droid sieht sich hier bedroht und weiß auch nicht, wie es dann noch weitergehen sollte mit F-Droid. Und F-Droid sagt auch, dass diese Änderungen die Existenz alternativer App-Stores allgemein gefährden werden. Also nicht nur sie selbst sind dann weg, sondern auch viele andere. Es kann so nicht sein. Und wenn diese Möglichkeit von Android weggenommen wird, ist Android als offenes Betriebssystem tot. Wird es nicht mehr geben, kann nicht geben. Da können noch so viel Open-Source-Teile drin sein, RSVP, wie es soll. Es ist kein offenes System mehr, weil es de facto geschlossen ist. Man kann nichts mehr machen, was Google nicht genehmigt und verifiziert. Und das ist nicht okay, das ist nicht akzeptabel. Also, das ist ein Thema, das wird uns sicherlich noch einige Zeit verfolgen. Jeder, der Einfluss hat als Entwickler oder ähnliches, sollte sich hier auf die Hinterbeine stellen, selbst dann, wenn er im Play Store etwas veröffentlicht. Denn so etwas ist eben, das nimmt den Entwicklern auch die Möglichkeit aus den Fingern, um Apps auch unabhängig notfalls zu verbreiten. Und das ist einfach nicht okay. Ich weiß nicht, wie das geändert werden soll. F-Droid selbst sagte, dass es hier noch Zeit gibt, für Google das noch anders sich zu entscheiden. Ja, also es ist offenbar nicht direkt morgen, sondern es soll wohl eben erst irgendwann 2026 mit einer Android-Version eingeführt werden. Und darauf hofft eben jetzt F-Droid. Und das ist einfach ein Drama. Ich habe es schon angekündigt, Möglichkeiten, was man machen kann, gibt es halt nur begrenzt. Für mich ist die Nutzung von Android damit irrelevant geworden. Ich kann genauso gut dann auch ein Apple-Gerät kaufen, ein iOS-Gerät. Ich brauche kein Android mehr dann, weil es eben mich genauso einschränkt und wird mich auch dazu bringen, dass ich halt eben verstärkt wieder alternative Hardware, Laptop, Ähnliches nutzen werde und mein Handy quasi nur noch als Hotspot nutzen. Das kann ich auch mit dem iPhone machen übrigens, ja, kein Problem. Brauche ich kein Android-Gerät dazu. Im Falle, dass es auch hier weitere, sagen wir mal, Sachen gibt, die verhindern, dass man sich Smartphones aus China direkt importieren lässt, beispielsweise. Das würde ich verschiedenen Stellen auch noch zutrauen, dass das auch bald noch gemacht wird. Wir sind ja schon bald abgeschirmt, muss ich sagen. Ja. Mit diesen kann man dann mit Google freien Betriebssystemen kann man dann eben APKs herunterladen, wie zum Beispiel Signal und die dann nutzen. Das heißt, man muss sich dann ein chinesisches Gerät zum Beispiel kaufen, damit man noch sicher kommunizieren kann. Ja, mehr kann man dazu eigentlich nichts mehr sagen. Ich glaube, das kann sich dann jeder selbst vorstellen, was das dann bedeutet. Ich finde, also ich denke, es gibt hier keine Rückendeckung durch die EU, dass die dann irgendwie das durchdrücken könnte, dass Google trotzdem hier Sideloading erlauben muss. Denn ich denke, dass die EU hier auch kein Interesse daran hat, dass man hier frei Software installieren kann. Sonst wären die sicherlich auch schon bei anderen in Aktion getreten, wie zum Beispiel bei Apple. Von daher denke ich, braucht man sich da keine Illusion zu machen, dass die Leute oder die Freunde freier Software, Open Source Software und deren Entwickler eben hier Rückendeckung von der EU bekommt. Das ist ziemlich unglaubwürdig. So, also man sieht, es wird langsam eng. Ja, eng. Und das ist eine dramatische Entwicklung meiner Meinung nach. Das wird hier auch erstmal dazu führen, dass ich jetzt kein weiteres Android-Gerät mehr kaufen werde, solange bis klar ist, dass Google das nicht tut. Und wenn es natürlich dieses Sideloading in dieser Art und Weise mit Verifizierung von Entwicklern einschränkt, dann werde ich mir auch kein weiteres Android-Gerät mehr kaufen. Ich werde, wie gesagt, zumindest kein Android-Gerät mit offiziellem Google Play Store System, sondern eben nur ein offenes System. Wie gesagt, wenn es dann möglich ist, dass eben hier Sideloading nach wie vor ohne Probleme ermöglicht. Und deswegen, ja, erstmal abwarten. Zumindest ich werde erstmal abwarten, bis ich mir ein neues Gerät kaufe. Abwarten für die Sache darf man allerdings nicht. Da muss man sich schon jetzt auf die Hinterbeine stellen, sonst wird das kommen. Wenn es Google sieht, dass die alle sagen, ja, ja, okay, ist ja nicht so schlimm, dann wird es Google machen. Und dann ist es vorbei mit freiem Android. Ja, Gmail streicht ein paar Funktionen angesichts dessen, ja, da vergeht einem schon die Lust. Normalerweise, ich bin ja ein Gmail-Fan eigentlich, weil es für mich die beste Mail-Programm ist überhaupt oder ein bisschen Mail-Dienst überhaupt. Ich habe vieles andere probiert und bin immer wieder zu Gmail zurückgekommen. Jetzt wird bei Gmail ein paar Funktionen eingestampft, beispielsweise das POP3-Verfahren für Mails abzuholen. Also sagen wir mal alte Funktionen, die eben nicht mehr zeitgemäß sind. Auch für die Leute, die jetzt mit POP3 die Nachrichten abgeholt haben und dann auf ihren Geräten quasi lokal gespeichert haben, wird das zwar eine Umstellung geben, aber IMAP wird nach wie vor unterstützt. Und dann kann man das auf andere Art und Weise machen. Ja. Ich selbst mache das zum Beispiel so, dass ich die Mails aus Gmail ebenfalls auch auf meinen NAS-Server exportiere. Kann dann eben hier, also ist übrigens auch ganz interessant, ne, falls ihr das wissen wollt, wie, also ich habe Thunderbird installiert, der hat Zugriff aufs Gmail-Konto, wenn ich das dann starte, kann ich eben die Gmail-Apps, Entschuldigung, die Gmail-Mails einfach anklicken, alle, die ich kopieren möchte und ziehe die einfach auf die Inbox, die auf dem NAS-Server liegt und habe dann eine komplette Thunderbird Inbox oder M-Box, wie das dort heißt, dann mit den archivierten Mails aus Gmail. Also kein Problem. Und dann kann man die ja, wenn man das nicht haben möchte, einfach löschen im Gmail-Account. Allerdings, ehrlich gesagt, das ist ja auch der große Vorteil bei Gmail, dass dort eben die Mails gespeichert sind. Ja, um eben dort von überall her Zugriff auf die Mails zu bekommen. War nämlich das Problem, habe ich schon öfters gehabt, dass die archivierten Mails zwar bei mir daheim auf dem Server waren, das heißt, ich hab alle Dokumente vorliegen gehabt, aber ich habe von unterwegs nicht zugreifen können drauf, weil der NAS-Server natürlich lokal ist. Also ist das schlecht. Aber wie gesagt, da kann man jetzt auch wieder lange über Sinn und Unsinn von dem Ganzen reden. Es geht hier hauptsächlich aber auch um die Verbindung von fremden E-Mail-Accounts auf Gmail, also das Gmailify, ja, wo man eben mit Gmail dann auch auf andere Konten zugreifen kann. Das wird stark eingeschränkt auf externe E-Mail-Accounts. Ja. Zum Beispiel wird es keinen Spam-Schutz mehr geben, also ab Januar 2026 keinen Spam-Schutz mehr für externe Mail-Accounts, keine schnelle Suche mehr und auch den Posteingang unter Kategorien aufteilen, automatisch geht auch nicht mehr und das wird eben ab Januar 2026 wegfallen. Also im Prinzip müsst ihr euch dann entscheiden, entweder wollt ihr Gmail-Funktion haben, dann braucht ihr ein Gmail-Konto oder ihr verzichtet darauf, dann braucht ihr aber eigentlich auch kein Gmail mehr. Ja. Jetzt stellt einem also Google vor die Wahl, was man machen möchte. Ist weniger tragisch, sage ich mal, ist durchaus verständlich auch. Von daher, ja, vielleicht wird ja dann auch mal wieder ein vernünftiger E-Mail Android-Client programmiert werden, der Gmail eben das Wasser reichen kann. Und nein, momentan gibt es keinen. Und zwar auch noch nicht mal im Ansatzweise einen, der so etwas kann, insbesondere wegen dem Spam-Schutz. Deswegen bin ich zu Gmail auch wieder zurückgekehrt, ja, weil eben der Spam-Schutz hier gut ist und bei allen anderen Mail-Programmen und Mail-Anbietern ist es einfach eine Katastrophe, wenn ich bei denen bin, ohne über Gmail zu gehen, ja, dann kriege ich, naja, sagen wir mal, am Tag so viel Spam und auch gefährlicher Spam, dass ich das einfach nicht mehr machen möchte. Ich kriege wirklich sehr gut gemachte Phishing-Mails mittlerweile. Und die erkennt Gmail alle wunderbar, perfekt. Und als ich das nicht hatte und musste mir die Mails dann auch noch angucken, ja, was ja an sich schon risikoreich ist, ja, dann kommt man einfach mehr in Versuchung, hier etwas zu tun, was man nicht tun sollte. So, jetzt mal zu was anderem. Nubia Z80 Ultra, das wird ja wieder ein sehr spannendes Gerät werden. Wahrscheinlich wieder eins von den besten Smartphones überhaupt, wie in den letzten Jahren die Nubia-Reihe auch war. Vor allem auch, was die Kameras angeht, soll das wieder megamäßig gut sein. Ja. Mit unter anderem diesmal eine 35mm Linse für die Hauptkamera. Also auch das dürfte sehr, sehr spannend sein. Ein Ultraweitwinkelsensor mit 1 zu 1,55 Zoll. Auch das ist gut. Und natürlich auch der entsprechende Prozessor wird vorhanden sein. Das Z80 Ultra wird im Snapdragon 8 Elite Gen 5 Chip kommen. Und damit wird eben auch hier wieder einiges erwartet. Nubia Z80 Ultra ist ja sozusagen die zivile Version von den Gaming-Ausführungen. Ja, und das heißt, hier ist quasi die gleiche Power vorhanden, bloß halt eben mit dieser mega genialen Kamera zusammen. Wie die Akku-Laufzeit aussieht, weiß man nicht genau. Es wird erwartet, dass es ein bisschen größer ist als in der alten Version. Ob das für die europäischen Modelle dann auch so zählen wird, wird sich wieder zeigen, falls es überhaupt europäische Modelle gibt. Das ist nicht immer ganz klar. Zwar waren die Z80 Ultra-Geräte von Nubia eigentlich, glaube ich, immer verfügbar bei uns. Also das 60 war auf jeden Fall verfügbar. Ich glaube, das 70 auch. Aber beim 80 weiß man nicht genau. Jedenfalls soll das 7100 mAh haben, statt wie vorher das 6150 mAh Akku große Z70 Ultra. Also mal gucken, wie gesagt, viel Kamera, genialer Prozessor, also schneller Prozessor, 144 Hertz Fullscreen Display und einer Kamera, Front-Facing Kamera unter dem Display, also nichts mit hier Notch oder hier riesiger Bezel, keine Bezels sozusagen, und trotzdem die Kamera unter dem Display, finde ich eigentlich ganz gut. So, wenn ihr ein Xiaomi HyperOS Gerät habt, und zwar ist ja auch wichtig, die globalen Geräte, ja, da gibt es Unterscheidungen. Dann gibt es eine Möglichkeit, wie ihr den Bootloader anlocken könnt. Um zum Beispiel eine Custom ROM zu installieren, ja, oder eben Super User Control zu bekommen und mehr. Also wer Root braucht oder eben sich andere Systeme installieren will, der braucht zuerst mal einen Bootloader Unlock. Und hier, wenn ihr also ein Gerät habt, also ein globales Gerät, ja, nicht ein HyperOS China Modell, da geht es nicht, ja, dann müsst ihr ein paar Schritte beachten. Das ist gar nicht so einfach. Ihr müsst eine SIM-Karte einlegen, eine physische SIM-Karte übrigens, ja, und euer Xiaomi-Account muss mindestens 30 Tage alt sein. Also wenn ihr jetzt erst einen Account erstellt, müsst ihr mindestens 30 Tage warten, bis ihr damit anfangen könnt. Ihr ahnt es schon, es wird gar nicht so einfach, hier das zu entsperren. Und es geht auch nur ein Gerät pro Jahr, pro Account. Ja, also es gibt da einige Einschränkungen. Und Achtung, Achtung, Achtung, bitte alle Daten per Backup sichern. Denn bei diesem Unlocking-Prozess werden definitiv alle Daten gelöscht. Also das ist nicht nur eine Sicherheit, dass falls was schief geht, sondern es werden definitiv alle Daten gelöscht werden, die auf dem Smartphone drauf sind. Also bitte vorher Backup machen oder alles ist weg. So, dann müsst ihr die Xiaomi Community App herunterladen, dort in die Settings gehen und in die Region und hier die Region zu global ändern. Ja, also es darf nicht euer Land sein, sondern es muss global angewählt sein als Region. Dann anmelden mit eurem Xiaomi-Account. Dort findet ihr dann die Unlock-Bootloader-Option. Dann dort draufdrücken auf Apply, damit der Unlock-Prozess gestartet werden kann. Wenn jetzt ihr eine Nachricht bekommt, dass das tägliche Limit erreicht sei, dann müsst ihr einfach nur warten bis Mitternacht China, also ja, wenn in China Mitternacht ist, und dann könnt ihr es nochmal probieren. Und dann bekommt ihr so einen Slot, denn es gibt nur bestimmte Kontingente an Bootloader-Unlocks pro Tag. Und wenn die, wenn das überschritten ist, dann können keine weiteren Geräte mehr freigeschaltet werden. Auch hier also eine weitere Einschränkung, damit das nicht hier überhand nimmt. Ist schon ziemlich gemein, aber okay. Weiter geht's. Da muss man das Gerät neu starten und sicherstellen, dass man nicht, also nicht im Wi-Fi ist, sondern es muss über die Mobildatenfunktion laufen. Nicht über Wi-Fi, schon funktioniert es nicht. Dann auf Settings gehen, About Phone. Dort auf die HyperOS-Version drücken, so lange, bis dann eben die Nachricht kommt, dass man jetzt ein Entwickler ist, ne, Developer. So, dann weiter zurück zu Settings, Additional Settings, dort Developer Options und dort auf Turn on OEM Unlocking and USB Debugging. Ja, auch das ist wichtig. So, und dann wird es ganz genau, ja, man muss jetzt in den Entwickleroptionen den Mi Unlock Status antippen, ja. Dann wird eine Warnung gezeigt, da muss man zustimmen. Dann muss man dort quasi auf oder in diesem Bereich den Account eingeben und das Gerät, das man entsperren möchte. Und nochmal, genau darauf achten, man muss über die mobile Daten gehen, in diesem Fall nicht über Wi-Fi, wenn man das macht. So, dann ist es immer noch nicht fertig, dann müsst ihr bis zu 72 Stunden warten, ja, beziehungsweise es ist normalerweise 72 Stunden, also nicht nur bis 72 Stunden, es dauert normalerweise 72 Stunden, ja, und erst dann ist das Gerät quasi entsperrt. Dann kann der echte Entsperrprozess anfangen, ja. Dann braucht man das Download Mi Unlock Tool auf dem PC. Dort muss man sich dann eben mit seinem Xiaomi-Account, mit dem gleichen Xiaomi-Account anmelden. Dann das Gerät ausschalten, also das Smartphone, dann Volume Down und Power halten, so lange bis es in den Fastboot-Modus geht. Jetzt den USB-Stecker einstecken und mit dem PC verbinden und dort dann in diesem Mi Unlock Tool Click Unlock, ja, also Unlock anklicken, so. Und dann habt ihr endlich den Bootloader hier entsperrt mit allen Vor- und Nachteilen. Hier nochmal die Warnung, also ihr könnt dann eben Custom ROMs installieren und so weiter und so weiter, aber einige Apps werden nicht mehr funktionieren, zum Beispiel typisch Banking-Apps oder einige Streaming-Apps werden nicht mehr funktionieren, weil die eben nur laufen, wenn ein Bootloader gesperrt ist, aus Sicherheitsgründen. Ne? Okay, manche Apps kann man dazu bewegen mit diesem Magisk-Tool, ja? Aber andere gehen eben dann nicht. Also das müsst ihr euch dann beherzigen. Es ist sehr schwierig hier alle Software dann zum Laufen zu kriegen, beziehungsweise manche Programme gehen auch gar nicht mehr. Okay, ewig Prozess. Ihr findet den Artikel auch bei GIST China übrigens, wenn ihr es jetzt auch lieber schriftlich sehen wollt. GIST China, How to Unlock the Bootloader on Xiaomi HyperOS Global Devices, heißt der Artikel. Gut, was haben wir denn noch? Ich habe gelesen diese Woche, es gibt jetzt einen neuen schönen portablen Monitor mit einer neuen Technologie von HP, Neo LED Monitor, ja. Und da ist mir einiges bewusst geworden. Also nicht, dass das jetzt hier besonders super interessant wäre, außer dass der vielleicht eben nur mit USB Typ C Kabel betrieben wird. Das heißt, hier könnt ihr zum Beispiel euer Smartphone, wenn das einen Video-USB-Ausgang hat, einfach anschließen an den Monitor und könnt dann eben den Monitor benutzen. Ihr braucht keinen Strom oder ähnliches, läuft alles über USB-C. Ganz schön. Aber was viel interessanter ist, sind die vielen Monitore, die es momentan gibt, eben bei Amazon beispielsweise, die auch ziemlich günstig sind, um eben Geräte mobil zu betreiben in diesen Monitoren. Die sind ganz flach, ja. Da ist alles drin, was auch im normalen herkömmlichen Monitor ist, nur dass der eben sehr klein bzw. flach ist und sehr geringes Gewicht hat. Manchmal mit USB-C pur, meistens aber mit HDMI und USB als Stromanschluss genutzt wird. Und dort könnt ihr dann auch euer Smartphone anschließen. Wenn ich hier gucke, dann sehe ich gleich am Anfang zum Beispiel Monitore hier 65 Euro, ja, mit 15,6 Zoll Display, 1080p, hat dann zum Beispiel hier einen HDMI-Anschluss, ganz normalen USB Typ C auch, und ja, also sowas ist dann eben leicht zu nutzen für unterwegs, ja. Könnt ihr dann mit dem Smartphone wunderbar betreiben. Und wie gesagt, die etwas, meistens sind die etwas teuren Geräte, die auch einen Direkt-USB-C-Anschluss haben, die auch direkt mit USB-C funktionieren, ohne HDMI. Das ist natürlich für unterwegs mit dem Smartphone nochmal deutlich besser, weil man eben hier keine Adapter oder ähnliches braucht, sondern man kann es quasi direkt über die USB-Schnittstelle an wählen, sofern natürlich hier auch ein USB-C Ausgang vorhanden ist für Video. Nicht jedes Smartphone hat es, obwohl es eigentlich sollte für jedes funktionieren, aber so weit sind wir halt noch nicht, ne? Ja, und ihr könnt aber damit auch andere interessante Sachen machen, auch zum Beispiel einen Chromecast anschließen oder ähnliches und dann eben über Chromecast zum Beispiel an den Monitor euer Bild schicken. Das ist nicht immer ja perfekt, weil es hier so ein Lag gibt bei Chromecast. Das heißt, zum Spielen ist sowas nicht geeignet. Aber zum Beispiel, um Film zu gucken, kann man das durchaus machen. Und das geht erstaunlicherweise dann auch ganz gut unterwegs. Ja, Problem ist natürlich immer das Wi-Fi, logisch. Aber wenn ihr ein Wi-Fi-Hotspot errichtet und darüber dann euren Chromecast verbindet, der an diesen portablen Monitor angeschlossen ist, dann funktioniert es sehr gut. Daten bekommt ihr ja unterwegs sowieso nicht aus dem Wi-Fi, sondern, also normalerweise, sondern eben über die Netzbetreiber, und damit ist das auch möglich zu betreiben. Und dann könnt ihr unterwegs halt auch einen Film gucken oder sowas auf einem größeren Monitor, zum Beispiel auch im Auto. Nachdem ich mich ja längere Zeit mit schönen chinesischen Elektroautos auseinandergesetzt habe, ich möchte einfach in meinem nächsten Auto einen richtigen schönen Monitor haben, vor allem für die Rücksitzbank hinten, ja, der dann zu nutzen ist, um eben genug oder schön mit schöner Größe einen Film anzugucken. Denn ja, man kann mit dem Auto noch so viel mehr machen. Das haben einem auch die Chinesen, die Japaner gezeigt, ja. Also absoluter Wahnsinn. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter hier besprechen. Guckt mal auf YouTube unter Vanlife, beziehungsweise nicht Vanlife, sondern Autocamping Japan oder Korea und auch China. Und dann guckt euch mal da an, was für eine schöne Zeit man verbringen kann, ohne dass man sich an überfüllten oder in überfüllten Zentren sich durch die Massen quält. Ganz cool. Okay, also externe Monitore sind gar nicht so schlecht. egal ob jetzt dieser neue HP, für den es übrigens noch keinen Preis gibt, oder einfach nur einen ganz günstigen für 65 Euro portablen Monitor, ihr werdet da sicherlich auch viel Spaß haben. Und da der universell einsetzbar ist, nicht nur euer Smartphone, Tablet, sondern auch so ein Raspberry Pi oder sowas, kann man dann mit einer Powerbank auf einmal mitnehmen. Das ist genial, ne? Raspberry Pi 400 oder 500 mit einer Powerbank mitnehmen und dann habt ihr ein komplettes Computersystem, das ihr dann am Monitor nutzen könnt. Cool, oder? Tja, das Xiaomi 17, das ist jetzt aufgetaucht in einer 1-Terabyte-Variante in China und in China ist es sogar günstiger als die Vorgängerversion. Unglaublich. Und habe ich mal geguckt und tatsächlich die Preise nochmal gecheckt und nochmal gecheckt und nochmal gecheckt und siehe da, das Gerät kostet umgerechnet $772. Bevor er jetzt in Jubelstürme ausbricht, das ist wie es immer ist, das sind die umgerechneten Preise, wie gesagt, von chinesischen Yuan auf Dollar und die sind nicht, aber auch nicht, noch nicht mal annähernd an den Preisen, was ihr dann wirklich hier in Europa bezahlen müsst. Schätzt mal, dass es so, also wenn es so ist wie letztes Jahr, müsste es so auch um die 1500 Euro sein, ja, 1400 eventuell, vielleicht, wenn man Glück hat, kommt es mal 1300 an, ich glaube es eher nicht, ja. Und dann seht ihr da einen riesen Unterschied natürlich, klar, von den Preisen. Naja, okay, egal, kann man auch wieder jammern, aber das lassen wir jetzt. Stattdessen noch mal kurz, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM, LPDDR5X übrigens, genauso wie die 1 TB UFS 4.1 Storage sind, ja. Als Kamera eine 50 Megapixel Hauptkamera, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 50 Megapixel Telefotolinse. HyperOS 3 basierend auf Android 16 wird gleich ausgeliefert werden. 7000 mAh Akku in der Version, der chinesischen Version. 100 Watt Wired Charging, 50 Watt Wireless Charging. Also alles, was man eigentlich braucht. Deswegen ist es in China auch ein großer Konkurrent zum iPhone. Logisch, und vielleicht deswegen auch diesen Namen, ja, heißt ja jetzt nicht mehr Xiaomi 17 Ultra oder irgendwas, sondern Xiaomi 17 Pro und 17 Pro Max, ja. Allerdings könnte es sein, dass das nur in China so heißt und bei uns bleibt es weiterhin Xiaomi 17 und 17 Ultra. Mal gucken, ja. Ehrlich gesagt, das wäre mir vielleicht sogar lieber, weil ich habe ja schon gesagt, diese Namensänderung, ich weiß nicht, was man damit bezwecken möchte, zusammen mit der Versionsänderung, weil es wird ja eine Nummer übersprungen, ein Xiaomi 16 oder 16 Ultra gibt es ja gar nicht. Warum hat man das wohl gemacht, ne? Dass man es jetzt gleich 17 nennt? Ja. Also das hat schon so einen Fadenbeigeschmack, ja, finde ich. Und ja, finde es okay, wenn es weiterhin Ultra heißt dann bei uns. Interessantes Smartphone, hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das nochmal sage bei einem OnePlus-Gerät, aber so die letzten Wochen ist es immer wieder aufgetaucht und ehrlich gesagt, das hat schon was. Ja. Es geht um das OnePlus 15, vor allem in der Farbe Sandstorm. Ja. Denn in dieser Edition kommt das Gerät mit einem härteren Aluminium- und Titaniumrahmen raus, unglaublich, nur in dieser Sandstorm-Version, ja, faszinierend, und auch weitere technische Daten von dem Gerät sind sehr, sehr spannend, hier auch 7000 mAh Batterie drin, Snapdragon 8 Elite Gen 5 Prozessor. Die Kameras, ja, okay, da darf man eben von OnePlus jetzt keine Mega-Würfe erwarten, aber sie dürften trotzdem eins zu den besseren gehören, diese Kameras da drin. 350 Megapixel Kameras hinten jedenfalls und IP68 und IP69 geschützt. Auch das ist gut. Ultrasonic Fingerprint Sensor da drin. Ich glaube leider wieder kein Face Unlock, was ich natürlich extrem schade finde. Und ja, hab's mal wieder geschafft. Ja, gestern, vorgestern, ja, mal wieder mein Fingerabdruck. Kaum zu lesen. Ich krieg die Krise. Was soll's? Ich hab ja gesagt, das nächste Gerät wird sowieso irgendeins sein mit Face Unlock. Aber naja, es wird immer weiter eingeschränkt. Wenn das mit dem Sideloading passiert, dann wird es immer weiter eingeschränkt. Tja, dann kann ich mir nämlich auch kein Honor-Gerät kaufen, was genau dieses Sicherheitsfeature hat. Also ich sehe ehrlich gesagt dann schwarz. Ja, also wirklich schlimm. Gut, jetzt noch was zu was anderem. Das wäre auch mal interessant. Vorhin habe ich zum Beispiel gesagt, ich habe über einen NAS-Server die Mails auch gespeichert und so. Aber ich mache damit auch noch mehr über einen NAS-Server. Vor allem die Bilder, die bei mir auf dem Smartphone sind, werden regelmäßig gesichert auf den NAS-Server. Ja, übrigens, nur so zur Info, ich habe kein vorgefertigtes NAS-System. Ich habe eine Raspberry Pi 4, der läuft schon Ewigkeiten. Dort ist übrigens auch hier, da sind auch die Podcasts drauf gespeichert und so weiter. Ja, läuft also jetzt gerade zum Beispiel Hintergrund für die Sendung. Auch kein RAID. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, so ein RAID 1 zum Beispiel, wenn man zwei Platten hat, ja, das ist keine richtige Sicherheitslösung. Das ist, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das, also ich war relativ enttäuscht, als ich das dann auch erfahren habe, dass das eben kein Backup-System ist, sondern dass das einfach nur, ja, ich weiß auch nicht, für was das gut sein soll, ja, aber auf jeden Fall, wenn dann tatsächlich mal eine Platte den Geist aufgibt, dann dauert es so richtig lang, man muss richtig aufpassen, oftmals ist das RAID 1 dann auch überlastet, beziehungsweise kann die Daten nicht mehr herstellen, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ganze Webseiten, die sich mit dem Thema beschäftigen, also scheint es irgendwo ein Problem zu geben, beziehungsweise es ist kein Backup. Und deswegen muss man sich auch zusätzlich noch immer einen Backup machen. Nein, ich habe was anderes gemacht. Ich habe mir zwei Platten geholt, NAS-Platten, in dem Fall Seagate Iron Wolf, und habe einfach eine Platte am Laufen und von dieser Platte wird täglich ein Backup automatisch vom Raspberry Pi beim Einschalten gemacht auf die zweite Platte, die dort ist, die ausschließlich zum Backup dient. Die ist also nicht nur im RAID oder ähnliches, sondern das sind zwei getrennte Partitionen und die eine Partition wird quasi permanent immer gespiegelt sozusagen oder eben kopiert auf die zweite Platte und das funktioniert wunderbar. Mit rsync mache ich das, ein Miniscript, und funktioniert wunderbar schon seit etlichen Jahren jetzt. Und so, wenn eine Platte davon kaputt geht, muss ich nur eine andere Platte nehmen. Übrigens, die Größe ist egal. Hauptsache, das, was gerade drauf ist, passt noch. Auch das ist ein Riesenvorteil. Ich muss keine zwei identischen Platten nehmen. Ich kann komplett andere Platten nehmen. Zum Beispiel habe ich jetzt 4 Terabyte Platten, also 2x4 Terabyte. Wenn ich will, kann ich dann die nächste vielleicht eine 6 Terabyte nehmen oder eine 8 Terabyte. Oder ich rüste um auf 4 Terabyte SSD-Laufwerke, ohne dass ich da irgendwelche Schwierigkeiten habe. Ja? Wenn dann die eine kaputt ist, wird die eine ausgetauscht, ist die andere kaputt, wird die andere ausgetauscht. Fertig. Ja? So einfach ist das. Jetzt spiele ich quasi die Fotos davon vom Smartphone immer auf das NAS. Und seht ihr, da kommt jetzt zum Beispiel was Interessantes zustande. Ich musste, das ist beim letzten Mal, als ich hier das Handy gewechselt habe, ich benutze nämlich die App, die ist perfekt SMB Sync 2 dafür, ja, über meinen Samba-Server. Und da musste ich feststellen, dass ich guck mal, ob es immer noch so ist, dass es die App damals gar nicht im Play Store mehr gab. Ja, und so ist es auch. Diese App gibt es nicht mehr im Play Store. Und das ist die verdammt nochmal beste App, die es gibt, um so etwas zu erledigen. Und die gibt es aber als APK noch. Und da hatte ich mir die als APK runtergeladen und funktioniert immer noch super gut. Wird eben lokal benutzt, von daher kein Problem. Und ja, da hat man zum Beispiel wieder eine Sache, was zum Beispiel ohne dieses Sideloading für nicht registrierte Benutzer nicht möglich wäre, denn der Entwickler hat auch aus dem Grund die App aus dem Play Store genommen, weil er kein Interesse daran hat, mit Google in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten, und es gab zu viele Restriktionen, die seine App hätte einhalten müssen durch den Play Store. Das hätte die App quasi nutzlos gemacht, und deswegen hat er gesagt, er bietet die einfach nur noch so an und fertig. Und an einer Registrierung bei Google hat er kein Interesse mehr, vor allem eben, weil Google sagt, da sind Funktionen drin, die sind nicht gewünscht, und so ist es eben kein Problem. Ja, aber wie ich drauf komme, ist, es gibt ja immer mehr NAS-Angebote, die ich hier sehe. Also wie gesagt, ich bin mit meiner Lösung mit dem Raspberry Pi und zwei Platten einfach super zufrieden, kann absolut nichts dagegen sagen. Ich habe so einen Dualport Stand, wo die Platten einfach so reingesteckt werden oben, ja, funktioniert alles wunderbar. Und von daher, ja, läuft das Ding. Jetzt sehe ich natürlich hier, es gibt sehr viele, auch sehr teure NAS-Lösungen, aber alle die haben eins gemein, die können eben auch Daten mit Apps wie zum Beispiel SMB Sync 2 vom Smartphone auf auf das NAS speichern, ja. Alle freien Ordner, zum Beispiel Pictures, Kameraordner oder Dokumente, Downloads, alles könnte man spiegeln komplett auf das Gerät. Ja, was nicht geht ohne spezielle Software, ist natürlich die APKs, logisch, und auch die Daten der APKs. So einfach ist es dann eben nicht. Aber trotzdem kann man hier ein schönes Archiv anlegen für die Daten, die eben hier anfallen, insbesondere in Bilder und Videos. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch nochmal ein Backup von diesen Sachen, falls irgendwas schief läuft. Ja, und ich denke, das wird auch in Zukunft interessanter werden, wenn das dann tatsächlich hier mit dem Sideloading-Problem auftaucht. Wenn es dann vorbei ist mit Google, dann wird das einfach noch die einzige Möglichkeit sein. Dann werde ich mir vielleicht auch überlegen, ob ich hier so ein NAS-System nutze, wo auch dann tatsächlich im Netz hängt. Ja, ist ein bisschen risikoreich, klar. Aber wenn die natürlich im Netz hängen, dann kann man sie auch wie ein Cloud-Speicher von überall her erreichen, wenn auch, und das darf man sich keine Illusion machen, sehr langsam. Ja, denn was hat man normalerweise daheim als Upload-Geschwindigkeit? 50 Megabit, ja, und das ist natürlich relativ langsam. Also wenn ich hier sehe, ich habe zum Beispiel hier 1 Gigabit Leitung, ja, und 50 Gigabit wäre das Maximal, was ich eben unterwegs bekommen könnte, auch mit dem mit 5G oder so, ja, 500 Megabit Sekunde, kein Problem, aber ja, die Daten kommen nicht, weil meine maximale Upload-Geschwindigkeit so hoch ist, und wenn dann im Haus zum Beispiel noch irgendwas gemacht wird, was natürlich nicht der Fall ist, aber nur wenn, dann würde es noch weiter sinken. Also wenn ihr zum Beispiel daheim bei euch jemand was streamen würde und ihr würdet von unterwegs aus auf eure Daten zugreifen, würdet ihr keine 50 Megabit Downloadrate mehr bekommen, sondern wesentlich weniger, weil eben der Upload bei euch, bei eurem Server dann eben zu niedrig ist. Das ist eben ein schlechtes Ding, aber zur Not wird es gehen, zur Not kann man das machen, und von daher, wenn es soweit ist, müsste man das dann eben tun. Da würde ich eben vorschlagen, holt euch lieber ein System, das dafür geeignet ist. Denn der Raspberry Pi, den so zu konfigurieren und auch sicher zu halten, dass ihr von außen eben hier zugreifen könnt, das ist eine ganz andere Liga. Da wäre ich selbst bei mir skeptisch, weil ich kenne mich, ich habe gern die Systeme, die einfach laufen, und da fehlen mir einfach die Nerven dazu, jeden Tag allen möglichen Sicherheitsupdates zu machen. Das muss alles automatisch laufen. Das passiert eben beim Pi so nicht. Also wenn ihr externe Zugriffe auf euren Pi habt, dann müsst ihr wirklich wissen, was ihr tut, sondern ansonsten sind eure Daten schneller weg, als ihr denkt. Also geklaut. Gut, so viel zu dem. Dann gucke ich jetzt nochmal gut, kurz Erwähnung, Google Home App wird umgebaut mit Gemini Built-in. Da weiß ich immer noch nicht genau, was ich davon halten soll. Wo ist der Sinn davon? Okay, mit dem Assistant, klar, muss natürlich was passieren, weil Assistant fällt ja weg demnächst. Klar, dass dann Gemini kommt, aber ob das dann irgendwas in der Bedienung ändert, ja, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wenn ich sage, schalt das Wohnzimmerlicht ein, dann soll er das Wohnzimmerlicht einschalten, egal ob mit Sprachassistent, also mit dem Google Assistant oder mit Gemini. Wenn er was anderes macht, dann werde ich aber richtig sauer. So, Qualcomm hat den kompletten Sieg über ARM verkündet. Ja, zum Glück haben sie nicht totaler Sieg gesagt. Ne? Das wäre schlimm, aber diese Sprechweise ist schon sehr martialisch, was die da machen. Ja? Worum geht's? Qualcomm hat sich ja mit ARM überworfen, wenn ihr es noch nicht wisst, so, also ARM hat ja Patente. Alles, was ihr so in euren Geräten habt, sind ARM-Prozessoren, ARM. Ne? Die kommen ursprünglich übrigens von Archon Archimedes. Das war der erste Computer, das war der Computer mit ARM-Prozessor drin. Von dort aus ging es dann los und die Firma ARM bis heute deswegen in diesem Bereich führend, im Mobilfunkbereich. Die haben sich dann dort durchgesetzt, nicht im Homecomputer-Bereich. Auch interessant gewesen, das kommt noch jetzt. Aber Qualcomm hat mit der Firma Nuvia Lizenzen abgeschlossen, Lizenz-Agreements abgeschlossen. Und das hat ARM nicht so gern gesehen, weil eigentlich haben die Lizenzen zu vergeben und nicht Nuvia. Jetzt hat aber ein Gericht entschieden, dass das alles rechtens ist und ARM ist quasi jetzt sozusagen draußen, was das betrifft. Und Qualcomm darf weiterhin von Nuvia lizenzieren lassen und nicht und braucht nicht von ARM lizenzieren zu lassen. Und das hat die eben zu dieser Aussage erwogen, dass sie jetzt ein kompletter Sieg über ARM errungen haben. Okay, gut. Qualcomm macht sich nicht gerade beliebt. In dem Fall kann man natürlich sagen, okay, ARM hätte ja da auch zu große Marktmacht dann. Vielleicht hat das Gericht das auch berücksichtigt. Diese Patente sind auch schon relativ alt. Ich weiß gar nicht, wie das hier in die Wertung auch mit eingeflossen ist. Vor allem muss man aber sagen, ja, bisher war ARM der Bösewicht. Ja, mittlerweile glaube ich eher, dass das Qualcomm, wenn man überhaupt von einem Bösewicht reden kann, dass eher Qualcomm der Bösewicht ist bei dieser ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe nur, dass ARM dadurch nicht in Bedrängnis kommt, wenn Lizenzierungsmodelle wie das mit Qualcomm jetzt auf den Prüfstand gestellt werden, weil irgendwann gibt es keine Kohle mehr und dann gibt es auch keine Entwicklung mehr. Und wenn Qualcomm die Entwicklung über so einen ARM-Kern übernehmen würde, dann gnade uns Gott. Oder an was ihr auch immer glaubt. So, YouTube testet eine neue Mobile UI und hat damit einige Änderungen eingeführt, die natürlich manche User wieder für schlecht halten. Ehrlich gesagt, mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich musste da erstmal, nachdem ich die Meldung geguckt habe, mal nachgucken. Ah ja, okay, gut. Die Änderungen sind klein. Die UI sieht jetzt ein bisschen übersichtlicher aus. Ja, wie gesagt, ist mir kaum aufgefallen. Die Profilbilder sind etwas größer und auch die traditionellen Kanalnamen werden ausgetauscht durch die Ad-Usernames, was ich eigentlich ganz gut finde. Ja. Und die Action-Buttons haben den Text-Label verloren, also sind nur noch Icons. Und die YouTube-Shorts, die bekommen kleinere Buttons, ja, wo natürlich, wie das sich welche aufgeregt haben, dass sie dann schwieriger drauf zu tippen sind. Ja, dafür sieht man aber noch mehr vom Video, ne? Vielleicht auch nicht schlecht. Also coole Sache, oder eben auch nicht coole Sache, je nachdem, wie man sieht. Ich selbst muss sagen, ja, wenn die Welt keine anderen Probleme hat, ist alles okay. Ach ja, zum Thema OnePlus, der globale Launch für das OnePlus 15, übrigens habe ich total vergessen, ja, das wird am 13. November sein. Am 27. Oktober wird es China schon bekommen und dann eben gar nicht so lange später, 13. November, ist doch schon was, ja. Ob dann und was dann an den technischen Daten geändert wird, das wird man dann sehen. Die chinesischen Daten habe ich euch ja schon vorgelesen. Mal sehen, insbesondere der Akku, wie das dann wird in der europäischen Version. Bin da auch mal gespannt. So, Pixelgeräte haben Battery Drain Probleme. Also die Batterie wird aus unerfindlichen Gründen leer gesaugt, hin und wieder, manchmal und so weiter. Also das oder der Bösewicht scheint wohl das verbaute Modem zu sein in den G-Prozessoren, in dem G5 beispielsweise. Und auch das Pixel 10 nutzt ja dieses Exynos-Modem von Samsung. Und das hat eben wohl Probleme verursacht mit mit der Akkulaufzeit des Gerätes. Im nächsten, im Pixel 11, soll jetzt ein MediaTek M90 Modem eingebaut sein. Wie gesagt, nur Modem. Ja? Und das soll unglaublich viel besser sein als das Exynos Modem, was die Effizienz betrifft. Kann man auch gespannt sein, ob das dann raushaut. Es wird hier nur vom MediaTek Modem gesprochen. Würde ich mich freuen, wenn der neue Prozessor dann auch auf MediaTek Hardware prozessormäßig basieren wird. Aber davon ist kein Wort zu reden, zu sehen. Von daher muss ich sagen, wird es wahrscheinlich eben auch nicht so sein. Das wäre ein großes Ding. Schade, schade. Die Geschwindigkeit von Pixel 11, weiß ich nicht, wenn es so ist wie bei den letzten Pixel-Geräten, wird es halt auch wieder ein Gerät sein im Leistungsbereich eines mittleren Mid-Range-Gerätes. Und das wäre dann eben ja nicht ganz so toll. Aber immerhin höhere Akkulaufzeit durch anderes MediaTek-Modem. So. Ja, das Honor Magic Up 8 habe ich ja auch schon mal angesprochen und eben auch nochmal erwähnt, was das jetzt dann als Alternativmodell ausfällt, weil ja da auch echtes Android dann drauf ist, wenn das tatsächlich passiert mit dem Sideloading. Von daher wird das natürlich auch zurückgestellt. Nur da ist jetzt die globale Version von dem Honor Magic 8 auf Geekbench aufgetaucht. Erstaunlicherweise ist das nur eine 12 GB Variante. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, furchtbar. Und natürlich wird hier unter Umständen mit der 16 GB Version noch ein bisschen besseres Score erreicht, allerdings nur geringfügig. Die Single-Core-Score ist beeindruckend mit 3563, die Multicore-Score mit 7632 ebenfalls. Und ich denke, das wird oder das zeigt, dass eben auch das Magic 8 auch in Deutschland recht gut ist. Das sollte also, sagen wir, ausreichend sein. Wie gesagt, die 12 GB Version, das wäre wirklich eine Katastrophe. Ich hoffe, dass es da auch noch Versionen gibt mit mehr Speicher. Wobei, gut, Magic 8 wäre da bei mir dann sowieso die Pro-Version fällig, ist ja logisch, aber naja, hat sich ja jetzt wahrscheinlich alles erledigt. Eieiei, ist das wieder Mist. Google Drive hat AI jetzt integriert zum Erkennen von sogenannter Ransomware, noch bevor sie sich verbreitet. Also Google Drive hat jetzt einen AI-Scanner drin. Es ist zwar klar, nach was gesucht wird hier, Und ich denke, das ist auch ganz gut. Aber die Sache ist, das wird einmal wieder deutlich, dass G-Drive also mittlerweile mit mehreren Tools von Google gescannt wird. Und das lässt natürlich einen Fadenbeigeschmack zurück. Also ich kann es nicht bewerten, sage ich mal. Mir ist es nur, sage ich mal, also ich fühle mich nicht so wohl dabei, muss ich sagen. Ja. Trotzdem nutze ich Google Drive für vieles, was jetzt nicht besonders kritisch ist, sage ich mal. Ansonsten lasse ich das dann lieber offline, solange es eben kein sichere Möglichkeit gibt, bei Google Drive etwas zu speichern. Ja, ich weiß, es gibt viele andere Cloud-Dienste, aber das habe ich ja schon erwähnt, mal in einer alten Folge. Die ordne ich ein zwischen katastrophal und so lala. Aber so richtig gut zu benutzen ist eigentlich für mich nur Google Drive. Ja. So ist es nun mal. Gut, und als letztes noch Google Nest Cams werden auch erneuert. Nicht nur die Ring Cams von Amazon, wer sich dafür interessiert, in der Rios Wochensicht habe ich einiges über die neue Hardware gesagt, die vorgestellt wurde, sondern auch Google bringt eben neue Nest Cams raus, beziehungsweise wie die dann auch immer heißen, weil Nest gibt es ja nicht mehr, keine Ahnung. Die müssten ja dann irgendwie anders heißen, ne? Google Cameras oder sowas irgendwie, ne? Wissen wir ja. Weiß nicht, warum das hier in einigen News-Sparten jetzt noch als Nest-Cams auftaucht. Wäre natürlich eine Katastrophe, wenn jetzt tatsächlich neue Nest-Cams auftauchen würden, ja? Nachdem Google gesagt hat, Nest gibt's nicht mehr und wird Google Home. Also, das wäre aber so typisch Google, ne? Nur katastrophale Signalwirkung mal wieder. Auf der einen Seite wird gesagt, na, Nest gibt's nicht mehr und dann kommen neue Nest-Kameras. Das wäre so typisch. Aber naja, okay. Ich glaube, ich habe mich heute schon genug über Google geärgert. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht mehr weiter ein und lass mal gut sein. Und stattdessen komme ich jetzt zur App der Woche. Diesmal wurde es Monster Maidens Edenfall, ein RPG und diesmal nicht das übliche Waifu-RPG, sondern ja mit Monster Maidens, die euch zum Frühstück fressen. Okay, nicht schlecht gemacht. Die Idee ist zwar jetzt nicht besonders originell, das bleibt so wie bei den Waifu-RPGs eben auch. Man sammelt eben Charaktere, die man bekommt durch Draws und Kartensammeln. Und das ist wohl eins der Hauptaufgaben, ja, eben das Sammeln. Aber durch strategische Schlachten kann man eben hier einiges gewinnen, um das Ganze dann eben zu beschleunigen. Was natürlich besonders für die interessant ist, die nicht so viel Geld raushauen wollen dafür. Ja, da kann man auch wieder arm werden dadurch, ne? Also aufpassen. Und die Kampfdinger, die sind wirklich gut gemacht. Ja, also da kommt richtiges RPG-Feeling auf. Ja, es ist, man kann immer streiten, was ist RPG? Das ist hier mehr so ein Strategik, RPG, das heißt hier jetzt nicht Welt erkunden oder ähnliches, sondern mehr eben in die Schlacht gehen mit den entsprechenden Chars, die man natürlich wie üblich aufrüsten kann, mit immer mehr Gegenständen hochleveln und so weiter, und dann laufen die Kämpfe natürlich zu euren Gunsten immer besser und schneller auch ab. Ja, richtig gut ist die Grafik auch, die ist gut gelungen, trotzdem, dass das hier mal kein japanischer Hersteller offenbar ist, sondern hier ist der Hersteller, der auch Mergemaster gemacht hat, nämlich Epoch Games. Und das hätte fast dazu geführt, dass ich nochmal das überdacht hätte, aber ich konnte hier jetzt keine Fallengruse finden. Wie gesagt, aufpassen natürlich, was ihr kauft, ganz klar. Und wie viel ihr kauft. Aber insgesamt gesehen, mutet es ziemlich fair an. Entsprechend sind auch die Bewertungen gut ausgefallen auf oder im Play Store. Es ist relativ neu, das Game. Deswegen gibt es etwa mehr als 100.000 Downloads. Und von 6.599 Rezensionen waren jetzt hier gerade 4,7 Sterne. Das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man mal bedenkt, wie überkritisch viele Leute im Play Store sind mit den Bewertungen. Also von daher scheint es schon gut anzukommen. Und mir gefällt es auch von der Grafik her, wie gesagt, coole Chars und und von dem Kampfstil eben auch. Schön. Wie groß oder wie lang das eben motiviert, das wird wieder eine andere Frage sein. Schön ist jedenfalls, dass auch offline quasi, während man also nicht spielt, das, was man aufbaut, oder man muss also Königreich aufbauen, ne, dass das auch weiterläuft sozusagen, ohne dass man jetzt permanent online ist. Das ist schon mal gut. Also Offline-Belohnungen gibt es da in Massen, was ich wirklich gut finde bei solcher Art von Spielen. Wie gesagt, die taktischen Kämpfe, da muss man dann dabei sein. Das macht dann auch Spaß, riesig Spaß sogar. Die Story, ja, okay, es ist voll vertont. Leider halt keine japanische Sprachausgabe. Die Synchronsprecher wirken halt wie üblich bei amerikanischen Synchronsprechern fehl am Platz bei der Grafik, denn es ist eindeutig Manga-Anime-Grafik und da passen einfach, es tut mir leid, keine englischen Stimmen dazu. Das ist einfach, das passt einfach nicht. Ja, von rein Optik und Stimme. Das ist, es kommt einem so vor, als irgendwie so, als ob das so ein Baby spricht mit tiefer Männerstimme. Ja, geht einfach nicht, okay? Sieht komisch aus. Aber wer darüber hinweg gehen kann, Sound ist ziemlich gut und eben die Story ist komplett vertont. Und hier lese ich einfach mal die Beschreibung ja vor. Das ist, kannst du auch nicht ausschmücken. Entdecke, warum Maidens wie Medusa sich gegen ihre Art wandten. Jede Schlacht enthüllt verlorene Erinnerungen und formt das Schicksal deines Dark Fantasy Imperiums. Okay. Also, das ist nicht schlecht. Und etwas, was mir zwar jetzt nicht so gut gefällt, aber was viele besonders reizvoll finden, PvP. Gibt es hier und auch Events regelmäßige, bei denen man dann eben nochmal besonders Punkte einheimsen kann. Ja, In-App-Käufe, wie gesagt, passt ein bisschen auf. Ansonsten finde ich das Spiel eigentlich ziemlich cool. Monster Maidens Edenfall, diesmal App der Woche. Und im Play Store gibt es das natürlich, ja. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei und es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Die Community findet ihr an mastodon.africa/@thenetcast, #thenetcast nicht vergessen. Und natürlich auch die YouTube-Community, auch dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Und bitte like and subscribe nicht vergessen. Danke. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.